Willkommen in der faszinierenden Welt der Metaphysik, wo die Grenzen der Realität verschwimmen und der Alltag zu einem Abenteuer der Selbsterforschung und persönlichen Entwicklung wird. In diesem Hörbuch begeben wir uns auf eine Reise in das faszinierende Reich der Metaphysik und tauchen tief in ihre Tiefen ein, um zu enthüllen, wie ihre Prinzipien ihre täglichen Erfahrungen verbessern und neu definieren können. Stellen Sie sich vor, Sie wachen jeden Tag mit einem tieferen Verständnis der Realität auf, wo jeder Moment eine verborgene Botschaft birgt, die darauf wartet, entschlüsselt zu werden. Die Metaphysik bietet Ihnen diese Möglichkeit, indem sie Sie einlädt, tiefgreifende Fragen über Existenz, Bewusstsein und die Verbindung zwischen Körper und Geist zu erforschen. Durch eine aktive Auseinandersetzung mit diesen Konzepten können Sie Einblicke in Ihre eigene Natur und Ihren Lebenszweck gewinnen. Wenn Sie sich auf diese metaphysische Reise begeben, machen Sie sich bereit, Ihr Bewusstsein zu erweitern und neue Perspektiven anzunehmen, die Ihre Wahrnehmung von sich selbst und der Welt um Sie herum für immer verändern werden. Neugierig? Gut. Das Abenteuer beginnt jetzt, wenn wir in Themen wie Intuition, Energiearbeit, parallele Realitäten und mehr eintauchen. Indem Sie die Prinzipien der Metaphysik in Ihrem Alltag verkörpern, können Sie ein tieferes Gefühl von Sinn und Erfüllung entwickeln. Begleiten Sie uns also auf dieser transformativen Erkundung, während wir die Geheimnisse der Metaphysik für das tägliche Leben aufdecken. Abschnitt Nummer 1. Die Natur der Realität. Die Wahrheit Ihrer Existenz liegt in den Tiefen einer Realität, die Sie nie vollständig verstehen können. Es ist ein mysteriöses und ehrfurchtgebietendes Konzept, das Philosophen, Wissenschaftler und Denker im Laufe der Geschichte fasziniert hat. Realität ist nicht einfach das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Sie geht über die greifbare Welt hinaus und taucht in das Reich der Metaphysik ein. Sie ist ein komplexes Gewebe, das aus Fäden, aus Energie, Bewusstsein und Verbundenheit gewebt ist. In diesem riesigen Universum gibt es Schichten über Schichten der Existenz, die weit über unser begrenztes Verständnis hinausgehen. Wir sind wie winzige Flecken, die in einem unendlichen kosmischen Ozean treiben und versuchen, das Unergründliche zu verstehen. Die Natur der Realität fordert uns heraus, alles in Frage zu stellen, was wir zu wissen glauben, und drängt uns, die Grenzen unseres eigenen Bewusstseins zu erkunden. Während Sie durch das Leben navigieren, ist es entscheidend zu erkennen, dass die Realität nicht fest oder statisch ist. Sie ist fließend und verändert sich ständig, geprägt von unseren Wahrnehmungen, Überzeugungen und Erfahrungen. Ihre Gedanken haben Macht. Sie prägen Ihre Realität mehr, als Sie vielleicht erkennen. Indem Sie Bewusstsein und Achtsamkeit kultivieren, können Sie beginnen, die tieferen Schichten der Existenz anzuzapfen und tiefe Wahrheiten über sich selbst und die Welt um Sie herum aufzudecken. Während wir uns also weiter mit der Erforschung der Metaphysik für das tägliche Leben befassen, richten wir unsere Aufmerksamkeit nun auf Bewusstsein und Existenz. So wie die Realität über das hinausgeht, was das Auge wahrnimmt, so erweitert sich auch unser Verständnis von Bewusstsein über konventionelle Vorstellungen hinaus. Indem wir mit offenem Geist und Wissensdurst in diese Bereiche eintauchen, begeben wir uns auf eine Reise zur Selbstfindung und Erleuchtung. Eine Reise, die unsere Wahrnehmung unserer Selbst in Bezug auf dieses riesige Universum für immer verändern wird. Abschnitt Nummer 2. Bewusstsein und Existenz. Stellen Sie sich vor, Sie wären sich Ihres Bewusstseins voll bewusst und würden über die Natur der Existenz nachdenken. Während Sie in die Tiefen Ihres Geistes eintauchen, beginnen Sie sich zu fragen, was es bedeutet, wirklich zu existieren. Gibt es in unserer Realität mehr als das, was man auf den ersten Blick sieht? Kann Bewusstsein ohne eine physische Form existieren? Diese tiefgründigen Fragen führen uns dazu, die komplexe Beziehung zwischen Bewusstsein und Existenz zu erforschen. Bewusstsein ist ein rätselhaftes Phänomen, das sich einer einfachen Erklärung entzieht. Es ist die Essenz unseres Seins, genau das, was uns selbst und unsere Umgebung bewusst macht. Aber wie entsteht es? Einige argumentieren, dass Bewusstsein ausschließlich aus komplexen biologischen Prozessen im Gehirn entsteht, während andere eine eher metaphysische Perspektive vertreten, wonach Bewusstsein die Körperlichkeit transzendiert und in irgendeiner Form unabhängig existiert. Existenz hingegen wird oft mit greifbaren Objekten und beobachtbaren Phänomenen in Verbindung gebracht. Wir neigen dazu, Existenz als etwas zu betrachten, das auf den Bereich der Materie und Energie beschränkt ist. Wenn wir jedoch über Bewusstsein nachdenken, erkennen wir, dass seine immaterielle Natur dieses herkömmliche Verständnis in Frage stellt. Es wirft die Frage auf, ob etwas jenseits dessen existieren kann, was unsere Sinne wahrnehmen können. Wenn wir über diese philosophischen Überlegungen zu Bewusstsein und Existenz nachdenken, werden wir mit einer grundlegenden Wahrheit konfrontiert. Es besteht eine tiefe Verbindung zwischen Geist und Körper. Unsere bewussten Erfahrungen prägen, wie wir die Realität wahrnehmen und mit der Welt um uns herum interagieren. Diese Verbindung zwischen Geist und Körper legt nahe, dass unsere Gedanken und Emotionen einen direkten Einfluss auf unser körperliches Wohlbefinden haben. Bei der weiteren Erforschung dieser faszinierenden Beziehung werden wir uns damit befassen, wie unsere mentalen Zustände unsere körperliche Gesundheit beeinflussen und umgekehrt. Indem wir dieses komplexe Zusammenspiel zwischen Geist und Körper verstehen, können wir neue Erkenntnisse zur Optimierung unseres allgemeinen Wohlbefindens gewinnen. Begeben wir uns also auf eine Reise, auf der Wissenschaft auf Spiritualität trifft, während wir tiefer in die Erforschung der faszinierenden Verbindung zwischen Geist und Körper eintauchen. Abschnitt Nummer 3. Die Verbindung zwischen Geist und Körper erforschen. Erforschen, wie ihr geistiges und körperliches Wohlbefinden miteinander verknüpft sind, um die Wahrheit hinter der Verbindung zwischen Geist und Körper aufzudecken. Jeden Tag wachen Sie mit dem nagenden Gefühl auf, dass es in dieser Existenz mehr gibt, als man auf den ersten Blick sieht. Sie sind von Natur aus neugierig, wie Ihre Gedanken, Emotionen und körperlichen Empfindungen alle miteinander verbunden sind. Nun, mein Freund, lassen Sie mich Ihnen sagen, dass Sie auf dem richtigen Weg der Entdeckung sind. Stellen Sie sich vor, Ihr Geist ist wie ein Garten und Ihr Körper ist der Boden, in dem er wächst. So wie gesunder Boden Pflanzen mit Nährstoffen versorgt, fördert ein ausgeglichener geistiger Zustand Ihr allgemeines Wohlbefinden. Wenn Stress Ihren Geist beherrscht, manifestiert sich dies auf verschiedene Weise in Ihrem Körper. Spannungskopfschmerzen, Bauchschmerzen und sogar geschwächte Immunreaktionen sind nur einige der Anzeichen dafür, dass Ihre geistige Gesundheit Ihren körperlichen Zustand beeinflusst. Aber das ist noch nicht alles. Die Verbindung zwischen Geist und Körper geht in beide Richtungen. Regelmäßige körperliche Betätigung setzt Endorphine frei, die die Stimmung heben und Ängste reduzieren. Ein ruhiger Geist ermöglicht es Ihnen, sich beim Training oder bei Yogasitzungen besser zu konzentrieren, was Ihnen hilft, körperlich bessere Ergebnisse zu erzielen. Die Harmonie zwischen den geistigen und körperlichen Aspekten Ihrer Positivität, wenn sich einer verbessert. Das gilt auch für den anderen. Nachdem Sie nun verstanden haben, wie eng Ihr Geist und Ihr Körper wirklich miteinander verbunden sind, wollen wir uns einem weiteren faszinierenden Aspekt zuwenden, der Intuition. Während wir uns weiter mit der Metaphysik für das tägliche Leben befassen, wird uns die Nutzung der Kraft der Intuition auf unserer Reise zur Selbstfindung und zum Verständnis unseres Platzes in diesem Universum leiten. Abschnitt Nummer 4. Die Kraft der Intuition. Nutzen Sie die Kraft Ihrer Intuition und entdecken Sie ein ganz neues Maß an Selbstbewusstsein und Führung. Ihre Intuition ist wie ein sechster Sinn, der es Ihnen ermöglicht, Informationen abzurufen, die über das hinausgehen, was ihr rationaler Verstand wahrnehmen kann. Es ist dieses Bauchgefühl, dieses innere Wissen, das sie bei Entscheidungen und beim Navigieren durch das Leben leitet. Indem sie diese angeborene Fähigkeit verfeinern, können sie ein riesiges Reich der Weisheit und Erkenntnis erschließen. Intuition ist nicht nur einigen wenigen vorbehalten, sie ist für jeden zugänglich. Es geht darum, sich selbst zu vertrauen und auf das Flüstern ihrer inneren Stimme zu hören. Wenn Sie vor Entscheidungen oder Dilemmata stehen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihren Geist zu beruhigen, sich nach innen zu richten und darauf zu achten, wie Ihr Körper reagiert. Achten Sie auf alle Empfindungen oder Emotionen, die in Ihnen aufsteigen. Dies sind wertvolle Hinweise Ihrer Intuition, die Sie auf den richtigen Weg führen. Ihre Intuition fungiert als Kompass, der Sie zu dem führt, was mit Ihrem wahren Selbst und Ziel übereinstimmt. Sie kann Ihnen helfen, durch herausfordernde Situationen zu gelangen, indem sie Klarheit schafft und Erkenntnisse bietet, die über das hinausgehen, was Logik allein bieten kann. Indem Sie diese intuitive Kraft in sich selbst nutzen, erhalten Sie Zugang zu einer unbegrenzten Quelle des Wissens und der Weisheit. Das Verständnis von Energie und Schwingungen spielt eine wichtige Rolle bei der Nutzung der Kraft der Intuition. So wie alles im Universum aus Energie besteht, die auf unterschiedlichen Frequenzen schwingt, so ist es auch mit unseren Gedanken, Emotionen und Intuitionen. Wenn wir verstehen, wie diese Schwingungen zusammenwirken, können wir unseren Alltag besser meistern und gleichzeitig im Einklang mit unserem tiefsten Selbst bleiben. Mit einer starken Verbindung zu Ihrer Intuition werden Sie feststellen, dass Sie mehr mit Ihrem wahren Selbst im Einklang sind und Entscheidungen auf der Grundlage innerer Führung treffen, anstatt auf der Grundlage äußerer Einflüsse oder gesellschaftlicher Erwartungen. Nehmen Sie also die Kraft in sich an. Vertrauen Sie sich selbst. Hören Sie genau auf diese intuitiven Eingebungen, die Sie zu mehr Selbstbewusstsein und Erfüllung im Leben führen. Abschnitt Nummer 5. Energie und Schwingungen verstehen. Entfesseln Sie die Kraft in Ihnen, indem Sie verstehen, wie Energie und Schwingungen Ihre Intuition formen und Sie zu einer tieferen Verbindung mit Ihrem wahren Selbst und einem erfüllteren Leben führen. Energie ist überall um uns herum. Sie fließt ständig und schwingt auf unterschiedlichen Frequenzen. Diese Energie interagiert mit unserer eigenen Schwingungsfrequenz und beeinflusst unsere Gedanken, Emotionen und letztendlich unsere Handlungen. Wenn Sie sich dieses energetischen Tanzes bewusst werden, können Sie seine Kraft nutzen, um Ihre Intuition zu verbessern. Ihre Intuition ist wie ein Kompass, der Sie zu dem führt, was mit dem Zweck Ihrer Seele übereinstimmt. Es ist dieses Bauchgefühl, das Ihnen sagt, ob Sie bestimmten Situationen oder Menschen vertrauen oder sie meiden sollen. Indem Sie Energie und Schwingungen verstehen, können Sie diese intuitive Führung effektiver nutzen. Wenn Sie Ihre eigene Schwingungsfrequenz durch positive Gedanken, Dankbarkeit, Meditation und andere Praktiken erhöhen, werden Sie empfänglicher für die subtilen Energien um Sie herum. Sie beginnen, Synchronizitäten in Ihrem Leben zu bemerken und erleben Momente der Klarheit, die Sie dazu führen, im Einklang mit Ihrem wahren Selbst zu leben. Jeder Mensch strahlt seine eigene, einzigartige Schwingung aus, die auf seinen Gedanken, Emotionen, Überzeugungen und Erfahrungen basiert. Diese Schwingungen ziehen durch das Gesetz der Anziehung ähnliche Frequenzen in ihr Leben. Gleiches zieht Gleiches an. Positive Schwingungen ziehen positive Erfahrungen an, während negative Schwingungen negative anziehen. Wenn Sie dieses Prinzip verstehen, können Sie die Energie, die Sie umgibt, bewusst wählen, indem Sie sich auf erhebende Gedanken und Gefühle konzentrieren. Danke. Wenn wir uns im nächsten Abschnitt weiter mit dem Konzept des Gesetzes der Anziehung befassen, denken Sie daran, dass das Entfesseln der Kraft in Ihnen mit dem Verständnis von Energie und Schwingungen beginnt. Indem Sie Ihre Schwingungsfrequenz durch gezielte Übungen wie Meditation oder Affirmationen erhöhen, können sie ihre Intuition verbessern und ein Leben voller Freude und Fülle schaffen. Lassen Sie uns also untersuchen, wie dieses universelle Gesetz Hand in Hand mit Energie arbeitet, um unsere Wünsche mühelos zu manifestieren. Abschnitt Nummer 6. Das Gesetz der Anziehung. Machen Sie sich die Kraft des Gesetzes der Anziehung zu eigen und beobachten Sie, wie sich Ihre Wünsche mühelos im Einklang mit den von Ihnen ausgesendeten Schwingungen manifestieren. Das Gesetz der Anziehung besagt, dass Gleiches Gleiches anzieht. Das bedeutet, dass jede Energie oder Schwingung, die Sie ins Universum aussenden, egal ob positiv oder negativ, in gleicher Weise zu Ihnen zurückkommt. Das bedeutet, wenn Sie sich auf Negativität und Mangel konzentrieren, werden Sie genau das in Ihr Leben ziehen. Wenn Sie hingegen positive Schwingungen aussenden und an Fülle glauben, wird Fülle mühelos zu Ihnen fließen. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Gesetz der Anziehung nicht nur eine Wunschdenkentechnik ist. Es erfordert aktive Beteiligung Ihrerseits. Sie müssen Ihre Gedanken, Emotionen, Überzeugungen und Handlungen mit der Realität in Einklang bringen, die Sie schaffen möchten. Indem Sie das tun, signalisieren Sie dem Universum, was Sie wirklich wollen. Es ist, als würden Sie einen bestimmten Radiosender einstellen. Wenn Sie klassische Musik hören möchten, Ihr Sender aber auf Rockmusik eingestellt ist, wird klassische Musik nicht klar rüberkommen. Ähnlich verhält es sich, wenn sich Ihre Gedanken und Überzeugungen auf Mangel und Begrenzung statt auf Fülle und Wohlstand konzentrieren. Dann werden diese Erfahrungen Ihre Realität dominieren. Indem Sie die Macht des Gesetzes der Anziehung nutzen, können Sie all Ihre Wünsche verwirklichen. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass dieser Prozess Zeit und Geduld erfordert. Manchmal sind wir frustriert, wenn unsere Wünsche nicht sofort oder nicht genau so in Erfüllung gehen, wie wir sie uns vorstellen. Aber indem wir an dem, was wir wollen, festhalten und eine positive Schwingung aufrechterhalten, können wir auch in schwierigen Zeiten weiter auf unsere Ziele hinarbeiten. Kurz gesagt, nutzen Sie die Macht des Gesetzes der Anziehung, indem Sie Ihre Gedanken auf das ausrichten, was Sie sich im Leben am meisten wünschen. Denken Sie daran, dass Gleiches Gleiches anzieht. Konzentrieren Sie sich daher auf positive Schwingungen wie Dankbarkeit und Liebe und nicht auf Negativität oder Mangel. Wenn Sie dies im Laufe der Zeit konsequent und beharrlich tun und dabei geduldig bleiben, werden Sie sehen, wie sich Ihre Wünsche auf eine Weise manifestieren, die Sie sich nicht hätten vorstellen können. Lassen Sie uns also tiefer in die Kunst der Verwirklichung Ihrer Wünsche eintauchen und erkunden, wie Sie das Gesetz der Anziehung effektiv in Ihrem täglichen Leben einsetzen können. Abschnitt Nummer 7. Manifestieren Sie Ihre Wünsche. Indem Sie die Prinzipien der Manifestation verstehen, können Sie Ihre Gedanken und Überzeugungen mit Ihren tiefsten Wünschen in Einklang bringen und eine starke magnetische Anziehungskraft erzeugen, die Sie in Ihre Realität zieht. Alles beginnt damit, eine klare Vision davon zu haben, was Sie in Ihrem Leben manifestieren möchten. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich vorzustellen, dass Sie diese Realität bereits leben. Spüren Sie die Freude, Aufregung und Erfüllung, die dies mit sich bringt. Wenn Sie sich auf dieses gewünschte Ergebnis konzentrieren, beginnt das Universum auf Ihre Absichten zu reagieren. Als nächstes ist es wichtig, von ganzem Herzen zu glauben, dass das, was Sie sich wünschen, für Sie möglich ist. Zweifel und einschränkende Überzeugungen können den Manifestationsprozess sabotieren. Entwickeln Sie ein Gefühl unerschütterlichen Glaubens an sich selbst und an die Fähigkeit des Universums, Ihre Wünsche zu erfüllen. Vertrauen Sie darauf, dass alles zu Ihrem Besten funktioniert und dass das Universum zu Ihren Gunsten konspiriert. Sobald Sie Ihre Absicht festgelegt und unerschütterlichen Glauben angenommen haben, unternehmen Sie inspirierte Maßnahmen zur Erreichung Ihrer Ziele. Bei der Manifestation geht es nicht nur darum, sich zurückzulehnen und darauf zu warten, dass die Dinge auf magische Weise geschehen. Es erfordert auch aktive Beteiligung von Ihnen. Hören Sie auf Ihre Intuition und unternehmen Sie Schritte, die sich mit Ihren Wünschen vereinbaren fühlen. Dies könnte bedeuten, nach Möglichkeiten zu suchen, Kurse oder Workshops zu besuchen, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, was auch immer sich für Sie richtig anfühlt. Wenn Sie diesen Prinzipien der Manifestation, der Vorstellung, des Glaubens und des inspirierten Handelns folgen, werden Sie beginnen, Synchronizitäten in Ihrem Leben entstehen zu sehen. Möglichkeiten werden scheinbar aus dem Nichts auftauchen. Menschen, die Ihnen helfen oder Sie unterstützen können, werden unerwartet auftauchen. Die Umstände werden perfekt zusammenpassen, damit alles zusammenpasst. Nehmen Sie diese Zeichen als Bestätigung an, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, Ihre Wünsche zu manifestieren. Während wir tiefer in die Spiritualität eintauchen, wollen wir untersuchen, wie die Verbindung mit etwas Größerem als uns selbst unsere Fähigkeit weiter verbessern kann, unsere Träume ohne Widerstand in die Realität umzusetzen. Abschnitt Nummer 8. Spiritualität annehmen. Sie haben also gelernt, wie Sie Ihre Wünsche manifestieren und wie Sie sie in die Realität umsetzen können. Aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter und tauchen in die Spiritualität ein. Es ist Zeit, die tieferen Aspekte Ihres Wesens anzuzapfen und sich mit etwas Größerem als sich selbst zu verbinden. Bei der Hinwendung zur Spiritualität geht es darum, zu erkennen, dass es im Leben mehr gibt als das, was man auf den ersten Blick sieht. Es geht darum, anzuerkennen, dass eine unsichtbare Kraft im Spiel ist, die uns auf unserer Reise leitet. Ob sie an eine höhere Macht, das Universum oder einfach an die Verbundenheit aller Dinge glauben, die Hinwendung zur Spiritualität ermöglicht es ihnen, diese Energie anzuzapfen und ihre Kraft zu nutzen. Wenn Sie sich der Spiritualität zuwenden, beginnen Sie, das Leben durch eine andere Linse zu sehen. Sie werden sich der auftretenden Synchronizitäten bewusst, der Zeichen, die Sie in bestimmte Richtungen führen, und der Weisheit, die in Ihrer Intuition liegt. Spiritualität bietet ein Gefühl von Sinn und Bedeutung jenseits von materiellem Besitz oder gesellschaftlichen Erwartungen. Sie lädt Sie ein, Fragen zu untersuchen wie: Wer bin ich? Warum bin ich hier? Und was ist meine Rolle in diesem riesigen Universum? Indem Sie sich der Spiritualität zuwenden, öffnen Sie sich einer Welt voller Möglichkeiten und unendlichem Potenzial. Sie beginnen, an etwas Größeres als sich selbst zu vertrauen und geben die Kontrolle über Dinge auf, die außerhalb Ihrer Reichweite liegen. Das bedeutet nicht, dass Sie die Verantwortung für Ihre Handlungen aufgeben. Es bedeutet vielmehr zu verstehen, dass Kräfte am Werk sind, die Sie nicht verstehen. Wenn wir jetzt also zum nächsten Abschnitt über das Finden des Gleichgewichts im Leben übergehen, denken Sie daran, dass es bei der Hinwendung zur Spiritualität nicht darum geht, starren Regeln zu folgen oder sich bestimmten Glaubenssätzen anzupassen. Es geht darum, Ihren eigenen Weg zu finden und sich mit etwas tief in Ihrem Inneren zu verbinden, was auch immer mit Ihrer Seele in Resonanz tritt. Lassen Sie uns untersuchen, wie das Finden des Gleichgewichts diese spirituelle Reise noch weiter ergänzen kann. Abschnitt Nummer 9. Balance im Leben finden. In unserer hektischen modernen Welt Balance zu finden, kann eine Herausforderung sein. Studien zeigen jedoch, dass 70% der Menschen, die Selbstfürsorge priorisieren und eine tägliche Routine schaffen, ihr allgemeines Wohlbefinden verbessern. In der heutigen schnelllebigen Gesellschaft ist es leicht, sich im Chaos zu verlieren und unsere eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen. Sich die Zeit zu nehmen, um Balance zu finden, ist jedoch für unsere geistige, emotionale und körperliche Gesundheit unerlässlich. Indem Sie Selbstfürsorge zur Priorität machen, investieren Sie nicht nur in sich selbst, sondern legen auch den Grundstein für ein harmonischeres Leben. Eine tägliche Routine zu schaffen, ist ein effektiver Weg, um Balance zu finden. Beginnen Sie damit, Aktivitäten zu finden, die Ihnen Freude bereiten und Ihnen helfen, neue Energie zu tanken. Das kann so einfach sein wie ein Spaziergang in der Natur, Achtsamkeits- oder Meditationsübungen oder Hobbys, die Ihr Herz höher schlagen lassen. Indem Sie diese Aktivitäten in Ihren Tagesablauf integrieren, können Sie sich inmitten der Hektik des Lebens Zeit für sich selbst nehmen. Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Finden von Balance ist zu lernen, wie man Grenzen setzt und bei Bedarf Nein sagt. Es ist wichtig zu erkennen, dass Sie nicht immer alles tun und es allen recht machen können. Indem Sie Ihr eigenes Wohlbefinden an erste Stelle setzen und Nein zu Verpflichtungen sagen, die nicht mit Ihren Werten oder Zielen übereinstimmen, schaffen Sie mehr Raum für das, was Ihnen wirklich wichtig ist. Das Finden des Gleichgewichts ist eine fortwährende Reise, die regelmäßige Reflexion und Anpassung erfordert. Denken Sie beim Durchlaufen der verschiedenen Lebensabschnitte daran, dass es in Ordnung ist, Ihre Prioritäten neu zu bewerten und entsprechende Änderungen vorzunehmen. Durch Flexibilität können Sie sich neuen Herausforderungen mühelos anpassen und sich selbst treu bleiben. Lassen Sie uns nun die Rolle des Karmas bei der Suche nach dem Gleichgewicht untersuchen. Denn das Verständnis, wie unsere Handlungen unser Leben prägen, ist entscheidend, um das Gleichgewicht in dieser komplexen Welt, in der wir leben, aufrechtzuerhalten. Abschnitt Nummer 10. Die Rolle des Karmas. Stellen Sie sich vor, Sie könnten verstehen, wie Ihre Handlungen Ihr Leben prägen und wie dieses Wissen Ihnen helfen kann, das Gleichgewicht in dieser komplexen Welt, in der wir leben, aufrechtzuerhalten. Das ist die Rolle des Karmas. Karma ist nicht nur ein abstraktes Konzept oder religiöser Glaube, es ist eine mächtige Kraft, die in unserem täglichen Leben wirkt. Es lehrt uns, dass jede unserer Handlungen Konsequenzen hat, ob positiv oder negativ. Diese Konsequenzen prägen unsere zukünftigen Erfahrungen. Wenn Sie die Rolle des Karmas verstehen, können Sie bewusstere Entscheidungen treffen und ein Leben führen, das mit Ihren wahren Wünschen im Einklang steht. Karma funktioniert nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Jede Ihrer Handlungen hinterlässt einen energetischen Abdruck, der die Ereignisse und Umstände beeinflusst, die Sie in Ihr Leben ziehen. Wenn Sie sich konsequent positiv verhalten, Zanspe, Freundlichkeit und Mitgefühl gegenüber anderen zeigen, erzeugen Sie positives Karma. Diese positive Energie wird dann in Form von Glück, Fülle und erfüllenden Beziehungen zu Ihnen zurückkehren. Wenn Sie sich hingegen negativ verhalten, Zanspe, lügen oder andere verletzen, erzeugen Sie negatives Karma, das sich in Schwierigkeiten und Herausforderungen manifestiert. Wenn Sie die Rolle des Karmas verstehen, können Sie Verantwortung für Ihr eigenes Leben übernehmen. Anstatt sich als Opfer der Umstände zu fühlen, erkennen Sie, dass Ihre Entscheidungen einen direkten Einfluss darauf haben, was sich für Sie entfaltet. Dieses Bewusstsein ermöglicht es Ihnen, bewusste Entscheidungen auf der Grundlage von Liebe, Mitgefühl und Integrität zu treffen, anstatt von Angst oder Eigeninteresse getrieben zu sein. Indem Sie Ihre Handlungen an positiven Absichten und Werten ausrichten, können Sie leichter durchs Leben navigieren. Wenn wir uns später mit vergangenen Leben befassen, denken Sie daran, dass das Verständnis der Rolle von Karma über dieses Leben hinausgeht. Die Handlungen, die wir jetzt ausführen, werden von unseren vergangenen Erfahrungen beeinflusst und prägen auch unser zukünftiges Leben. Karma bietet uns die Möglichkeit zu Wachstum und Entwicklung, da wir aus unseren Fehlern lernen und Tugenden wie Vergebung und Dankbarkeit kultivieren. Denken Sie also daran, jede Handlung zählt. Wählen Sie mit Bedacht. Hallo! Wenn Sie diesen Punkt erreicht haben, hoffe ich, dass Ihnen der Inhalt gefällt. Bleiben Sie engagiert, um aufschlussreiche Erkenntnisse zu erhalten. Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren, um Diskussionen anzuregen. Ich werde jeden Kommentar persönlich lesen und beantworten. Ihr Abonnement ist für Sie kostenlos, aber dennoch eine unschätzbare Unterstützung, die die Mühe anerkennt, die hinter unseren Videos steckt. Sehen Sie sich den angehefteten Kommentar an, um zu folgen und zum Wachstum des Kanals beizutragen. Danke für Ihr Engagement. Lassen Sie uns unsere Lernreise fortsetzen. Abschnitt Nummer 11. Frühere Leben erforschen. Wenn Sie frühere Leben erforschen, können Sie ein tieferes Verständnis für die Reise Ihrer Seele und die Lektionen, die sie gelernt hat, gewinnen. Es wird angenommen, dass jede Seele mehrere Leben durchläuft und dabei verschiedene Situationen und Rollen erlebt, um spirituell zu wachsen. Indem Sie sich mit Ihren früheren Leben befassen, können Sie Muster oder wiederkehrende Themen aufdecken, die Licht auf aktuelle Herausforderungen oder Beziehungen in Ihrem gegenwärtigen Leben werfen können. Dieses Wissen ermöglicht es Ihnen, bewusste Entscheidungen zu treffen und sich aus negativen Zyklen zu befreien. Frühere Leben zu erforschen, kann eine faszinierende und erhellende Erfahrung sein. Durch Techniken wie Regression, Therapie oder Meditation können Sie auf Erinnerungen aus früheren Inkarnationen zugreifen. Diese Erinnerungen können in Form von lebhaften Bildern, Emotionen oder sogar körperlichen Empfindungen auftreten. Wenn Sie sich mit diesen Erinnerungen an frühere Leben befassen, beginnen Sie möglicherweise, vertraute Gesichter oder Orte zu erkennen, die mit Ihrem inneren Wesen in Resonanz stehen. Das Verständnis Ihrer früheren Leben kann wertvolle Einblicke in Ihre gegenwärtigen Umstände liefern. Wenn Sie beispielsweise immer mit Vertrauensproblemen in Beziehungen zu kämpfen hatten, könnte die Erforschung eines früheren Lebens, in dem Verrat vorherrschte, helfen, dieses Muster zu erklären. Indem Sie die Quelle dieser Herausforderungen erkennen, können Sie in Ihrem gegenwärtigen Leben auf Heilung und Wachstum hinarbeiten. Indem Sie vergangene Leben erforschen, öffnen Sie sich einer Welt der Selbstfindung und des spirituellen Wachstums. Sie können sich mit einem höheren Bewusstsein verbinden und die Weisheit der Reise Ihrer Seele durch die verschiedenen Leben erschließen. Nutzen Sie also diese Gelegenheit, um die Tiefen Ihrer Persönlichkeit zu erforschen und die Geheimnisse Ihrer vergangenen Leben zu entschlüsseln. Denn Sie sind der Schlüssel zu einem viel tieferen Verständnis Ihrer selbst. Lassen Sie uns nun tiefer in die Verbindung mit einem höheren Bewusstsein eintauchen, indem wir unser Bewusstsein über uns selbst hinaus erweitern. Abschnitt Nummer 12. Verbindung mit einem höheren Bewusstsein. Indem Sie Ihr Bewusstsein über sich selbst hinaus erweitern, können Sie ein höheres Bewusstsein erschließen und sich mit der universellen Weisheit verbinden, die Sie umgibt. In diesem Zustand des erweiterten Bewusstseins werden Sie empfänglicher für die subtilen Energien und Schwingungen, die in der Welt existieren. Sie beginnen, eine tiefere Verbundenheit zwischen allen Dingen wahrzunehmen und erkennen, dass Sie nicht vom Universum getrennt sind, sondern vielmehr ein integraler Bestandteil davon. Die Verbindung mit einem höheren Bewusstsein ermöglicht Ihnen den Zugang zu Erkenntnissen und Führung, die über Ihre individuelle Perspektive hinausgehen. Es öffnet Kanäle, durch die Inspiration und Kreativität mühelos in Ihr Leben fließen können. Wenn Sie sich mit dieser höheren Bewusstseinsebene verbinden, beginnen Sie, ein umfassenderes Verständnis des Gesamtbildes und der Zusammenhänge zu erlangen. Möglicherweise erhalten Sie intuitive Eingebungen, Synchronizitäten oder sogar Botschaften von spirituellen Führern oder verstorbenen Angehörigen. Diese Verbindung mit dem höheren Bewusstsein führt auch zu einem tiefen Gefühl von Frieden und Gelassenheit. Es hilft Ihnen, die alltäglichen Sorgen und Nöte des Alltags zu überwinden und ein größeres Gefühl von Sinn und Bedeutung zu erlangen. Mit diesem erweiterten Bewusstsein erkennen Sie, dass es im Leben mehr gibt als nur die physische Welt. Es gibt einen riesigen Ozean an Wissen, der darauf wartet, erforscht zu werden. Während wir tiefer in unsere Erforschung der Metaphysik für das tägliche Leben eintauchen, werden wir unseren Fokus nun auf die Untersuchung der Illusion der Zeit verlagern. Obwohl es so aussehen mag, als sei die Zeit linear und fest, legen viele spirituelle Traditionen nahe, dass die Zeit tatsächlich eine Illusion ist. ein Konstrukt, das durch unsere begrenzte Wahrnehmung geschaffen wurde. Bleiben Sie dran, während wir in dieses faszinierende Thema eintauchen und die verborgenen Wahrheiten über die wahre Natur der Zeit aufdecken. Abschnitt Nummer 13. Die Illusion der Zeit. Zeit, die oft als linear und fest wahrgenommen wird, ist in Wirklichkeit eine Illusion, die unser Verständnis der wahren Natur der Realität einschränkt. Wir neigen dazu, Zeit als starre Messung zu betrachten, die in einer geraden Linie von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft tickt. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass die Zeit fließender ist, als wir glauben? Die Quantenphysik legt nahe, dass die Zeit möglicherweise überhaupt nicht fest ist, sondern ein Konstrukt, das von unserem eigenen Bewusstsein geschaffen wird. Dies bedeutet, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft keine getrennten Einheiten sind, sondern miteinander verbundene Momente, die gleichzeitig existieren. Stellen Sie sich für einen Moment vor, Sie stehen am Rand eines riesigen Ozeans. Wenn Sie auf den Horizont blicken, sehen Sie Wellen, die gegen das Ufer schlagen. Jede Welle stellt einen Moment in der Zeit dar, eine Momentaufnahme der Realität. Aber wenn Sie unter die Oberfläche tauchen würden, würden Sie eine völlig andere Welt entdecken. Unter Wasser gibt es keine unterschiedlichen Wellen oder Grenzen. Alles fließt nahtlos ineinander. Wenn wir uns von den Zwängen der linearen Zeitwahrnehmung befreien und ein höheres Bewusstsein anzapfen, können wir beginnen, das Leben als einen kontinuierlichen Fluss zu erleben. Wenn wir verstehen, dass Zeit eine Illusion ist, können wir beginnen, unsere Perspektive auf die Realität selbst zu ändern. Anstatt in einem linearen Ablauf gefangen zu sein, in dem Ereignisse nacheinander geschehen, ohne dass wir Kontrolle über ihr Auftreten oder Ergebnis haben, können wir erkennen, dass alles gleichzeitig und nahtlos existiert. In diesem kosmischen Tanz namens Leben eröffnet diese Erkenntnis Möglichkeiten jenseits unserer kühnsten Vorstellungskraft und ermöglicht es uns, unser wahres Potenzial als bewusste Wesen auszuschöpfen. Wenn wir tiefer in die Metaphysik des täglichen Lebens eintauchen und Konzepte wie die Illusion der Zeit erforschen, wird klar, dass unser unterbewusstes Verlangen nach Verständnis Hand in Hand mit unserer Suche nach Sinn und Zweck des Leidens geht. So wie die Zeit nicht fest oder linear ist, sondern fließend und miteinander verbunden, ist auch das Leiden nicht isoliert oder bedeutungslos, sondern mit Wachstum und Transformation verwoben. Indem wir diesen Perspektivwechsel sowohl in Bezug auf Zeit als auch auf Leiden annehmen, können wir uns auf eine Reise der Selbstfindung und spirituellen Entwicklung begeben. Lassen Sie uns nun den Sinn des Leidens erforschen und wie es uns zu größerem Verständnis und Erfüllung im Leben führen kann. Abschnitt Nummer 14. Der Sinn des Leidens. Erforschen Sie den Sinn des Leidens und wie es Sie zu mehr Verständnis und Erfüllung im Leben führen kann, am Beispiel einer Person, die einen verheerenden Verlust erlitten hat, aber ihren Schmerz als Motivation nutzte, positive Veränderungen in ihrer Gemeinschaft herbeizuführen. Stellen Sie sich eine Person vor, die ihr Kind bei einem tragischen Unfall verloren hat. Eine Erfahrung, die ihre Welt erschüttert und sie in Trauer versinken ließ. In den Tiefen ihres Leidens hätte diese Person leicht der Verzweiflung erliegen und sich von der Trauer verzehren lassen können. Sie wählte jedoch einen anderen Weg. Sie kanalisierte ihren Schmerz in etwas Sinnvolles, indem sie eine Stiftung gründete, die Familien unterstützt, die ähnliche Tragödien durchlebt haben. Indem sie persönliches Leiden in kollektive Unterstützung verwandelte, fand diese bemerkenswerte Person nicht nur Trost für sich selbst, sondern wurde auch zu einer Inspiration für andere, die mit Widrigkeiten konfrontiert waren. Indem sie sich entschied, sich ihrem Schmerz zu stellen und ihn zu transformieren, entdeckte sie einen neuen Sinn und Zweck im Leben. Der Sinn des Leidens besteht nicht nur darin, uns Schmerz zuzufügen. Vielmehr bietet es eine Gelegenheit für Wachstum und Transformation. Es zwingt uns, uns unseren Schwachstellen zu stellen, unsere Überzeugungen zu hinterfragen und unsere Prioritäten neu zu bewerten. Leiden hat die Kraft, Empathie in uns zu wecken und den Wunsch nach Veränderung zu entfachen. Es drängt uns aus unserer Komfortzone und zwingt uns, nach Lösungen zu suchen, wo keine offensichtlich sind. Dadurch entwickeln wir Widerstandskraft, Mitgefühl und Weisheit, die sowohl uns selbst als auch die Menschen um uns herum bereichern. Während wir uns durch das komplexe Geflecht der menschlichen Existenz bewegen, ist es wichtig zu erkennen, dass Leiden als Katalysator für die persönliche Entwicklung dient. Die Erforschung des Zwecks des Leidens offenbart sein transformatives Potenzial, wenn es konstruktiv genutzt wird. Indem wir uns mit dem Beispiel einer Person befassen, die eine Tragödie in eine positive Veränderung innerhalb ihrer Gemeinschaft verwandelt hat, sehen wir, wie ein tiefer Verlust Menschen zu mitfühlenden und stärkenden Taten motivieren kann. Leiden fordert uns heraus, hilft aber letztendlich dabei, unseren Charakter zu formen, wenn wir bereit sind, uns bewusst damit auseinanderzusetzen. Lassen Sie uns vor diesem Hintergrund mit dem nächsten Abschnitt über das Navigieren von Beziehungen fortfahren, indem wir untersuchen werden, wie unser Schmerz das Potenzial hat, unsere Bindungen zu anderen zu formen und zu bereichern. Abschnitt Nummer 15. Beziehungen meistern. Sie haben also über den Sinn des Leidens nachgedacht und versucht zu verstehen, warum wir Schmerz und Not ertragen müssen. Es ist eine tiefe existenzielle Frage, die wahrscheinlich Momente der Selbstbesinnung und Reflexion hervorgerufen hat. Aber richten wir nun unseren Fokus auf etwas ebenso Tiefgründiges, aber Greifbareres. Beziehungen meistern. Denn letztendlich erfahren wir die Freuden und Leiden des Lebens durch unsere Verbindungen mit anderen wirklich. Beziehungen sind wie zarte Tänze, kompliziert und ständig im Wandel. Von Freundschaften bis hin zu romantischen Partnerschaften bringt jede Verbindung ihre eigenen Herausforderungen und Belohnungen mit sich. In diesen Beziehungen lernen wir etwas über uns selbst und wie wir mit Empathie, Mitgefühl und Verständnis mit anderen umgehen können. Sie bieten uns Möglichkeiten für Wachstum und Entwicklung. Aber Beziehungen zu meistern ist nicht immer einfach. Es erfordert Anstrengung und Engagement von beiden Beteiligten. Es bedeutet, verletzlich und offenherzig zu sein und gleichzeitig gesunde Grenzen zu setzen. Es bedeutet, aktives Zuhören zu üben und zu versuchen zu verstehen, anstatt nur darauf zu warten, dass wir an der Reihe sind zu sprechen. Und am wichtigsten ist, dass es bedeutet, ehrlich und authentisch zu kommunizieren. In unserem anderen Buch über Kommunikation gehen wir tiefer auf dieses Thema der Steuerung von Beziehungen ein. Wir untersuchen verschiedene Aspekte wie Konfliktlösung, effektive Kommunikationsstrategien und die Pflege emotionaler Intimität. Sie können dieses Buch auf diesem Kanal suchen und es anhören. Es wird Ihnen helfen, Ihr Leben effektiv zu verändern und Sie zu einem besseren Menschen und einem guten Kommunikator zu machen. Lassen Sie uns nun in die Tiefen menschlicher Verbindungen eintauchen. Wir hoffen, Erkenntnisse zu gewinnen, die uns helfen können, stärkere Bindungen zu den Menschen um uns herum aufzubauen. Bindungen, die uns Freude statt Leid bringen. Und so begeben wir uns gemeinsam auf diese Reise. Eine Reise zur Transformation negativer Denkmuster, um harmonische Beziehungen voller Liebe und Verständnis aufzubauen. Abschnitt Nummer 16. Transformation negativer Denkmuster. Wenn Sie sich auf die Reise der Transformation negativer Denkmuster begeben, können Sie Ihre Perspektiven neu gestalten und eine hellere Leinwand für Ihre Beziehungen schaffen. Es ist ein kraftvoller Prozess, der zu tiefgreifenden Veränderungen in Ihrer Sicht auf sich selbst, andere und die Welt um Sie herum führen kann. Indem Sie sich Ihrer negativen Gedanken bewusst werden und aktiv daran arbeiten, sie durch positive zu ersetzen, können Sie eine liebevollere und mitfühlendere Denkweise entwickeln. Negative Denkmuster stammen oft aus tief verwurzelten Überzeugungen oder vergangenen Erfahrungen, die unsere Wahrnehmung von uns selbst und anderen geprägt haben. Diese Gedanken können destruktiv sein und uns an unserem Wert zweifeln lassen oder Groll gegenüber den Menschen in unserer Nähe hegen. Indem wir uns jedoch bewusst dafür entscheiden, diese negativen Gedanken herauszufordern und sie durch bejahende zu ersetzen, können wir unsere Beziehungen in Räume der Liebe verwandeln. Eine wirksame Strategie zur Transformation negativer Denkmuster ist das Praktizieren von Dankbarkeit. Wenn Sie sich jeden Tag die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wofür Sie dankbar sind, kann sich Ihr Fokus von Negativität auf Wertschätzung verlagern. Diese einfache Handlung hilft nicht nur dabei, Ihr Gehirn auf Positivität umzustellen, sondern stärkt auch Ihre Verbindung zu sich selbst und Ihren Mitmenschen. Sich auf die Reise zur Transformation negativer Denkmuster zu begeben, ist ein stärkendes Unterfangen, das Potenzial hat, Ihre Beziehungen tiefgreifend zu beeinflussen, indem Sie negative Gedanken herausfordern, Dankbarkeit üben und Selbstbewusstsein kultivieren. Wie wir im nächsten Abschnitt untersuchen werden, können Sie in Ihren Interaktionen ein lebendiges Geflecht aus Liebe und Verständnis schaffen. Abschnitt Nummer 17. Selbstbewusstsein kultivieren. Indem Sie Selbstbewusstsein kultivieren, können Sie die verborgenen Tiefen Ihres wahren Selbst freilegen und eine tiefe Verbindung zu anderen aufbauen. Selbstbewusstsein ist der Schlüssel zum Verständnis, wer Sie wirklich sind, jenseits der äußeren Rollen und Etiketten, die Ihnen die Gesellschaft auferlegt. Es geht darum, in jedem Moment präsent zu sein und Ihre Gedanken, Emotionen und Handlungen ohne Urteil oder Anhaftung zu beobachten. Durch diese Übung erhalten Sie Einblicke in Ihre Verhaltens- und Denkmuster, die Sie möglicherweise davon abhalten, ein erfülltes Leben zu führen. Wenn Sie Selbstbewusstsein kultivieren, werden Sie mehr auf Ihre innere Welt eingestimmt und können sich besser in der Außenwelt zurechtfinden. Sie beginnen zu erkennen, wann negative Denkmuster auftauchen und haben die Macht, sie in positive umzuwandeln. Anstatt sich in Selbstzweifeln oder Kritik zu verfangen, können Sie diese Gedanken durch stärkende Überzeugungen ersetzen, die Ihr Wachstum und Ihr Wohlbefinden unterstützen. Diese Änderung der Denkweise kommt nicht nur Ihnen selbst zugute, sondern hat auch einen Welleneffekt auf die Art und Weise, wie Sie mit anderen interagieren. Wenn Sie Ihr Selbstbewusstsein vertiefen, entwickeln Sie eine größere Fähigkeit zu Empathie und Mitgefühl gegenüber sich selbst und anderen. Sie beginnen zu erkennen, dass jeder auf seiner eigenen einzigartigen Reise ist und mit seinen eigenen Herausforderungen und Unsicherheiten konfrontiert ist. Dieses Verständnis ermöglicht bedeutungsvollere Verbindungen, da sie über oberflächliche Unterschiede hinausblicken und sich auf einer tieferen Ebene gemeinsamer Menschlichkeit verbinden. Indem sie Selbstbewusstsein kultivieren, öffnen sie sich für diese Verbindungen und schaffen Raum für authentische Beziehungen, die auf Vertrauen, Respekt und Verständnis basieren. Das Kultivieren von Selbstbewusstsein ist eine fortlaufende Übung, die es uns ermöglicht, unser wahres Selbst zu erschließen und echte Verbindungen zu anderen aufzubauen. Es erfordert, in jedem Moment präsent zu sein und unsere Gedanken ohne Urteil oder Anhaftung zu beobachten. Durch Selbstbewusstsein können wir negative Denkmuster in positive umwandeln und Empathie für uns selbst sowie andere entwickeln. Der nächste Schritt auf dieser Reise besteht darin, im gegenwärtigen Moment zu leben, indem wir das, was gerade passiert, voll und ganz annehmen, ohne in der Vergangenheit zu verweilen oder uns um die Zukunft zu sorgen. Diese Praxis der Achtsamkeit ermöglicht es uns, ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit für den gegenwärtigen Moment zu entwickeln und Freude an den einfachen Freuden des Lebens zu finden. Abschnitt Nummer 18. Im gegenwärtigen Moment leben. Wenn Sie im gegenwärtigen Moment leben, können Sie die Schönheit jedes flüchtigen Augenblicks voll und ganz annehmen und schätzen. Es ist so einfach, sich in Zukunftssorgen zu verlieren oder in vergangenen Reuegefühlen zu verharren. Aber wenn sie wirklich präsent sind, können sie das Leben in seiner reinsten Form erleben. Sie werden sich jeder Empfindung, jedes Geräuschs und jeder Emotion bewusst, die in ihnen aufsteigt. Der gegenwärtige Moment wird zu einer Leinwand, auf die ihre Sinne malen können. Und es entsteht ein reichhaltiges Gewebe aus Erfahrungen, die ihr Leben ausmachen. Wenn sie im gegenwärtigen Moment leben, können sie unnötigen Stress und Ängste loslassen. Sie erkennen, dass ihnen Sorgen darüber, was passieren könnte, oder Grübeln über das, was bereits passiert ist, nur die Freude raubt, die genau hier und jetzt existiert. An diesem Ort der Präsenz herrscht ein tiefes Gefühl von Frieden und Zufriedenheit, das nirgendwo sonst zu finden ist. Ihr Geist wird ruhig, da er sich ausschließlich auf das konzentriert, was im gegenwärtigen Moment geschieht und alle anderen Ablenkungen verschwinden lässt. Indem sie im gegenwärtigen Moment leben, öffnen sie sich auch für tiefere Verbindungen mit anderen. Wenn ihre Aufmerksamkeit voll und ganz auf die Person vor ihnen gerichtet ist, ohne von Gedanken oder Ablenkungen getrübt zu werden, kann eine echte Verbindung entstehen. Sie hören aufmerksamer zu und haben mehr Mitgefühl, weil sie voll und ganz auf die Worte und Emotionen der anderen Person eingestellt sind. Diese Präsenz schafft stärkere Beziehungen, die auf Verständnis und echter Verbindung basieren. Im gegenwärtigen Moment zu leben, ist eine Kunstform, die Übung und bewusste Anstrengung erfordert. Es lohnt sich jedoch, sie zu kultivieren, da sie es uns ermöglicht, mühelos auf universelle Weisheit zuzugreifen. Indem wir vollständig in das Jetzt eintauchen, werden wir zu empfänglichen Gefäßen für Erkenntnisse und Führung von etwas Größerem als uns selbst. Diese Weisheit fließt durch uns, wenn wir unsere Bindung an vergangene oder zukünftige Ergebnisse aufgeben und uns einfach erlauben, voll und ganz präsent zu sein mit dem, was sich vor uns entfaltet. Es gibt keine festen Regeln, um den Sprung zum Zugriff auf universelle Weisheit zu wagen. Vielmehr ermutigt es uns, unser Selbstbewusstsein weiterzuentwickeln und im Hier und Jetzt voll und ganz präsent zu sein. Indem man dem gegenwärtigen Moment seine volle Aufmerksamkeit schenkt, kann man Einblicke in die Geheimnisse des Lebens und die Zusammenhänge aller Dinge gewinnen. Entspannen Sie sich, lassen Sie Ihre Sorgen los und geben Sie sich ganz dem Erlebnis hin. Das potenzielle Wissen, das Ihnen zur Verfügung steht, ist unendlich. Abschnitt Nummer 19. Universelle Weisheit nutzen. Wenn Sie universelle Weisheit nutzen, erhalten Sie Zugang zu tiefgründigen Erkenntnissen und Führung von etwas Größerem als Ihnen selbst. Es ist die Fähigkeit, sich mit einem kollektiven Bewusstsein zu verbinden, das unendliches Wissen und Verständnis besitzt. Wenn Sie diese Weisheit nutzen, öffnen Sie sich einer Welt voller Möglichkeiten und Antworten, die Ihnen zuvor vielleicht verborgen schienen. Es ist, als hätten Sie eine direkte Verbindung zu den tiefgründigsten Lehren des Universums. Wenn Sie universelle Weisheit nutzen, beginnen Sie zu erkennen, dass so viel mehr passiert als das, was man auf den ersten Blick sieht. Sie beginnen, Muster im Leben, Zusammenhänge zwischen Ereignissen und zugrunde liegende Bedeutungen zu erkennen, die zuvor verborgen waren. Plötzlich ergeben die Dinge einen Sinn, wie sie ihn nie zuvor hatten. Sie gewinnen ein tieferes Verständnis von sich selbst und ihrem Platz in der Welt. Diese Verbindung mit universeller Weisheit bringt auch ein Gefühl von Frieden und Vertrauen in die Entfaltung der Lebensreise mit sich. Sie fühlen sich nicht mehr allein oder verloren, weil sie wissen, dass ihnen immer Führung zur Verfügung steht, wenn sie bereit sind, zuzuhören. Es ist, als ob sie einen inneren Kompass hätten, der sie zu ihrem höchsten Weg und Ziel führt. Indem sie sich universelle Weisheit zunutze machen, bereiten sie sich auf Wachstum und Transformation vor. Während Sie Ihre Reise der Selbstfindung fortsetzen, wird diese Verbindung stärker und tiefer. Die Kraft der Meditation zu nutzen, ist eine Möglichkeit, diese Verbindung noch weiter zu vertiefen, da sie so ihren Geist beruhigen und sich vollständig öffnen können, um die Erkenntnisse und Führung zu empfangen, die auf sie warten. Lassen Sie uns also untersuchen, wie Meditation uns helfen kann, noch mehr Potenzial in uns freizusetzen. Abschnitt Nummer 20. Die Kraft der Meditation nutzen. Die Kraft der Meditation zu nutzen, ermöglicht es Ihnen, Ihr volles Potenzial freizusetzen und tiefer in die Bereiche der universellen Weisheit einzutauchen, indem Sie sich jeden Tag ein paar Minuten Zeit nehmen, um Ihren Geist zu beruhigen und sich mit Ihrem inneren Selbst zu verbinden. Öffnen Sie sich für tiefe Erkenntnisse und Führung aus dem Universum. Meditation ist nicht nur Entspannung. Sie ist ein mächtiges Werkzeug für persönliches Wachstum und spirituelle Entwicklung. Wenn Sie meditieren, gelangen Sie in einen Zustand tiefer Stille, in dem Sie Ihre Gedanken ohne Urteil oder Anhaftung beobachten können. Diese Übung hilft Ihnen, Klarheit und Perspektive bei allen Herausforderungen oder Fragen zu gewinnen, die Sie belasten. Wenn Sie im Moment präsenter werden, schaffen Sie Raum für neue Ideen und Inspirationen. In diesem Raum kann die Weisheit des Universums durch Sie fließen und Sie zu größerem Verständnis und Erfüllung führen. Darüber hinaus hat Meditation zahlreiche körperliche und geistige Vorteile, die über das spirituelle Wachstum hinausgehen. Untersuchungen haben gezeigt, dass regelmäßige Meditationsübungen den Stresspegel senken, Fokus und Konzentration verbessern, die Kreativität steigern, die Immunfunktion stärken und das allgemeine Wohlbefinden fördern können. Indem Sie Meditation zu einem Teil Ihrer täglichen Routine machen, nutzen Sie nicht nur die Kraft der universellen Weisheit, sondern pflegen auch aktiv Ihren Körper und Geist. Die Einbeziehung metaphysischer Prinzipien in die täglichen Übungen geht Hand in Hand mit der Nutzung der Kraft der Meditation, so wie uns die Meditation ermöglicht, unsere innere Weisheit anzuzapfen. Die Integration metaphysischer Prinzipien ermöglicht es uns, diese Erkenntnisse in unser tägliches Leben zu integrieren. Ob es darum geht, Dankbarkeit zu üben, Absichten zu setzen, gewünschte Ergebnisse zu visualisieren oder sich mit der Natur zu verbinden, diese einfachen, aber wirkungsvollen Techniken helfen dabei, unsere Energie mit unseren Wünschen in Einklang zu bringen und eine positive Veränderung herbeizuführen. Wenn Sie Meditation als Werkzeug zur Erschließung der universellen Weisheit in sich selbst nutzen, sind Ihren Möglichkeiten in allen Lebensbereichen keine Grenzen gesetzt. Die Integration metaphysischer Prinzipien bereichert diese Reise zusätzlich, indem sie uns befähigt, unsere Realität bewusst auf der Grundlage höherer Wahrheiten zu erschaffen. Atmen Sie also tief durch, schließen Sie die Augen und lassen Sie sich von der Kraft der Meditation zu einem Leben voller Freude, Fülle und Erfüllung führen. Abschnitt Nummer 21. Metaphysische Prinzipien in die tägliche Praxis integrieren. Die Integration metaphysischer Prinzipien in Ihre tägliche Routine kann einen tiefgreifenden Einfluss auf Ihr allgemeines Wohlbefinden haben. Studien haben gezeigt, dass die regelmäßige Anwendung dieser Techniken zu einer 30-prozentigen Reduzierung des Stressniveaus führen kann. Stellen Sie sich vor, Sie beginnen Ihren Tag mit einer einfachen Meditation, erden sich und setzen sich positive Ziele für den kommenden Tag. Allein diese Übung kann Ihnen helfen, ein Gefühl von innerem Frieden und Klarheit zu entwickeln, das Sie durch alle Herausforderungen trägt, die auftreten können. Versuchen Sie, Ihre täglichen Aktivitäten mit Achtsamkeit und Absicht zu erfüllen. Ob es nun darum geht, eine Mahlzeit zu kochen, Hausarbeiten zu erledigen oder sogar zur Arbeit zu fahren. Gehen Sie jede Aufgabe mit Präsenz und Bewusstsein an. Achten Sie auf die Empfindungen in Ihrem Körper, während Sie diese Aktivitäten ausführen, und lenken Sie Ihren Fokus zurück auf den gegenwärtigen Moment, wenn Ihre Gedanken abzuschweifen beginnen. Auf diese Weise verbessern Sie nicht nur die Qualität Ihrer Erfahrung, sondern schaffen auch Raum für tiefere Erkenntnisse und Verbindungen. Eine andere Möglichkeit, metaphysische Prinzipien in das tägliche Leben zu integrieren, besteht darin, regelmäßig Dankbarkeit zu üben. Nehmen Sie sich jeden Tag ein paar Minuten Zeit, um Ihre Wertschätzung für die Segnungen in Ihrem Leben auszudrücken, ob groß oder klein. Es könnte etwas so Einfaches sein wie Dankbarkeit für einen sonnigen Tag oder Dankbarkeit gegenüber jemandem auszudrücken, der einen positiven Einfluss auf Sie hatte. Eine Haltung der Dankbarkeit zu kultivieren, öffnet Kanäle für Fülle und bringt mehr Positivität in Ihr Leben. Die Einbeziehung metaphysischer Prinzipien in die täglichen Praktiken ist eine kraftvolle Möglichkeit, das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Indem wir Achtsamkeit, Absicht und Dankbarkeit in unsere Routinen einfließen lassen, bringen wir mehr Frieden, Klarheit und Fülle in unser Leben. Der nächste Schritt auf dieser Reise zu ganzheitlichem Wohlbefinden besteht darin, Heiltechniken wie Energiearbeit zu erkunden, die unsere Verbindung mit uns selbst und der Welt um uns herum weiter vertiefen können. Indem wir die Energie in uns selbst und der Welt um uns herum anzapfen, können wir unser wahres Potenzial für Wachstum und Transformation freisetzen. Diese Heiltechniken ermöglichen es uns, stagnierende Energie freizusetzen, unsere Chakren auszugleichen und unseren Geist, Körper und unsere Seele in Einklang zu bringen. Wenn wir tiefer in diese Welt eintauchen, beginnen wir, die Verbundenheit aller Dinge zu verstehen und wie unsere Energie unsere Umwelt beeinflussen und von ihr beeinflusst werden kann. Durch diese Praktiken können wir eine tiefere Verbindung mit uns selbst und der Welt aufbauen, was uns ermöglicht, auf einer tiefgreifenden Ebene zu heilen und neue Höhen des persönlichen und spirituellen Wachstums zu erreichen. Abschnitt Nummer 22. Heilung und Energiearbeit. Indem Sie die Welt der Heilung und Energiearbeit erkunden, setzen Sie Ihr Potenzial für Wachstum und Transformation frei und verbinden sich mit der kraftvollen Energie in sich selbst und der Welt um Sie herum. Heilung und Energiearbeit umfassen eine breite Palette von Praktiken, die sich darauf konzentrieren, das Gleichgewicht und die Harmonie unseres physischen, emotionalen und spirituellen Selbst wiederherzustellen. Ob durch Reiki, Akupunktur oder Meditation, erfahren Sie mehr über Heilung und Energiearbeit. Diese Modalitäten nutzen die universelle Lebensenergie, die durch alle Lebewesen fließt. Wenn Sie sich mit Heilung und Energiearbeit beschäftigen, tragen Sie aktiv zu Ihrem eigenen Wohlbefinden bei, indem Sie Ungleichgewichte und Blockaden angehen, die Ihr persönliches Wachstum behindern könnten. Ein kraftvoller Aspekt der Heilung und Energiearbeit ist Ihre Fähigkeit, energetische Blockaden in unserem Körper zu lösen. Diese Blockaden können sich als körperliche Schmerzen oder Krankheiten, emotionale Belastungen oder sogar spirituelle Stagnation manifestieren. Durch verschiedene Techniken wie Chakra-Ausgleich oder Aura-Reinigung können wir stagnierende Energien freisetzen und den natürlichen Fluss der Vitalität in uns wiederherstellen. Auf diese Weise schaffen wir Raum für persönliches Wachstum und Transformation. Neben der Beseitigung von Blockaden ermöglicht uns Heilung und Energiearbeit auch, unsere angeborene Fähigkeit zur Selbstheilung zu nutzen. Wir alle besitzen eine angeborene Fähigkeit zur Selbstheilung. Diese Fähigkeit bleibt jedoch oft ungenutzt, da Stressfaktoren oder einschränkende Überzeugungen uns daran hindern, sie vollständig zu nutzen. Die Teilnahme an Heilpraktiken hilft uns, uns wieder mit unserem inneren Heiler zu verbinden, indem wir uns der Bereiche des Ungleichgewichts oder der Krankheit in unserem Leben bewusst werden. Wenn wir uns besser auf die Signale unseres Körpers einstellen und lernen, wie wir heilende Energie in diese Bereiche lenken können, befähigen wir uns selbst, persönliches Wachstum und Transformation anzunehmen. Indem wir uns in den Bereich der Heilung und Energiearbeit vertiefen, begeben wir uns auf eine Reise der Selbstfindung, auf der es möglich wird, uns selbst auf einer tieferen Ebene zu verstehen. Durch diese Erkundung entdecken wir verborgene Aspekte unserer Selbst, die zu persönlichem Wachstum beitragen. Während wir diesen Weg der Selbsterforschung mit offenem Geist und Herzen fortsetzen, begrüßen wir, ohne zu zögern, persönliches Wachstum und Veränderung und ermöglichen uns, uns zu den besten Versionen unserer Selbst zu entwickeln. Kommen wir nun zum nächsten Abschnitt, in dem wir uns eingehender mit dem persönlichen Wachstum und der persönlichen Transformation befassen und dabei verstehen, dass es sich um einen kontinuierlichen Prozess handelt und nicht um einen einzelnen Schritt auf unserer metaphysischen Reise. Abschnitt Nummer 23. Persönliches Wachstum und Transformation annehmen. Wenn Sie sich persönlichem Wachstum und Transformation öffnen, beginnt sich vor Ihnen eine Welt voller Möglichkeiten zu entfalten. Es ist, als würden Sie eine ganz neue Dimension der Existenz betreten, in der Ihr Potenzial grenzenlos ist und Ihr wahres Ich zum Vorschein kommen kann. Persönliches Wachstum anzunehmen bedeutet, Veränderungen anzunehmen. Die Art von Veränderung, die Sie aus Ihrer Komfortzone herausholt und Sie herausfordert, zu wachsen und sich zu entwickeln. Das ist nicht immer einfach, aber unglaublich lohnend. Einer der wichtigsten Aspekte des persönlichen Wachstums ist das Selbstbewusstsein. Wenn Sie sich auf diese Reise begeben, beginnen Sie, sich mehr auf Ihre Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen einzustellen. Sie beginnen zu verstehen, warum Sie in bestimmten Situationen so reagieren, wie Sie es tun und wie diese Reaktionen Sie möglicherweise davon abhalten, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Dieses neu gewonnene Bewusstsein ermöglicht es Ihnen, bewusste Entscheidungen zu treffen, die mit Ihrem authentischen Selbst übereinstimmen. Anstatt einfach aus Gewohnheit oder Angst zu reagieren, ist ein weiterer wichtiger Aspekt des persönlichen Wachstums, Verletzlichkeit zu akzeptieren. Es erfordert Mut, aus dem Vertrauten und Bequemen herauszutreten, um neue Möglichkeiten zu erkunden. Indem Sie sich erlauben, verletzlich zu sein, öffnen Sie sich für Erfahrungen, die zu einer tiefgreifenden persönlichen Transformation führen können. Indem wir uns unseren Ängsten und Unsicherheiten direkt stellen, können wir wachsen und uns zu der besten Version unserer selbst entwickeln. Denken Sie daran, dass es eine lebenslange Reise ist, während Sie diesen Weg des persönlichen Wachstums und der Transformation fortsetzen. Es wird immer mehr Schichten zu entdecken, mehr Lektionen zu lernen und mehr Möglichkeiten zum Wachstum geben. Nehmen Sie den Prozess mit Geduld und Mitgefühl für sich selbst an, während Sie durch die Höhen und Tiefen navigieren. Und während wir tiefer in die Erforschung paralleler Realitäten eintauchen, denken Sie daran, dass jeder Schritt nach vorne uns dem Verständnis der Verbundenheit aller Dinge näher bringt. Abschnitt Nummer 24. Parallele Realitäten erkunden. Sie haben also eine Reise des persönlichen Wachstums und der Transformation unternommen, die Tiefen Ihres Potenzials erkundet und neue Seinsweisen angenommen. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es parallele Realitäten gibt, die neben der Realität existieren, die Sie gerade erleben? Ja, das klingt vielleicht wie etwas aus der Science Fiction. Aber die Metaphysik lehrt uns, dass diese parallelen Realitäten sehr real sind. Stellen Sie sich für einen Moment vor, dass jede Entscheidung, die Sie treffen, einen Welleneffekt erzeugt, der sich in verschiedene Möglichkeiten verzweigt. Jede Entscheidung führt zu einer alternativen Realität, in der die Dinge anders laufen. In einer Realität haben Sie vielleicht einen anderen Karriereweg gewählt oder sind in einer anderen Beziehung gelandet. Diese parallelen Realitäten existieren gleichzeitig, jede mit ihren eigenen Erfahrungen und Ergebnissen. Die Erforschung paralleler Realitäten kann sowohl faszinierend als auch überwältigend sein. Sie eröffnet eine Welt unendlicher Möglichkeiten und bietet uns die Chance, unser unbegrenztes Potenzial auszuschöpfen. Wenn wir verstehen, dass wir nicht auf nur eine Realität beschränkt sind, können wir beginnen, unsere Perspektive zu ändern und die Idee anzunehmen, dass alles möglich ist. Wie navigieren wir also durch diese parallelen Realitäten? Wie wählen wir, welchem Weg wir folgen? Der Schlüssel liegt in unseren Absichten und Überzeugungen. Wenn wir uns mit der Realität, die wir uns wünschen, in Einklang bringen, wenn wir wirklich an ihre Existenz glauben, öffnen wir uns dafür, sie aus erster Hand zu erleben. Und wenn Sie also Ihre Reise der Selbstfindung und des persönlichen Wachstums fortsetzen, denken Sie daran, dass es mehr gibt, als man auf den ersten Blick sieht. Wenn wir das Konzept paralleler Realitäten annehmen, können wir unseren Horizont erweitern und in neue Bereiche der Möglichkeiten eintreten. Erkunden Sie weiter, glauben Sie weiter, denn es wartet so viel mehr auf Sie, als Sie derzeit wahrnehmen können. Lassen Sie uns nun tiefer in die Verkörperung der Prinzipien der Metaphysik im Alltag eintauchen. Abschnitt Nummer 25. Die Prinzipien der Metaphysik im Alltag verkörpern. Entfesseln Sie die verborgenen Kräfte in Ihnen und lassen Sie sich von der Magie der Verflechtung von Realitäten in Ihrem Alltagsleben anstecken. Es ist an der Zeit, die Prinzipien der Metaphysik zu verkörpern und eine Welt jenseits dessen zu erschließen, was das Auge sieht. Sehen Sie, Metaphysik ist nicht nur ein abstraktes Konzept, das Philosophen vorbehalten ist. Sie hat praktische Anwendungen, die Ihr tägliches Leben bereichern können. Stellen Sie sich vor, Sie wachen jeden Morgen mit einem neu entdeckten Gefühl des Staunens auf und wissen, dass unendliche Möglichkeiten auf Sie warten. Indem Sie die Prinzipien der Metaphysik annehmen, öffnen Sie sich für das Erleben paralleler Realitäten, die neben unserer eigenen existieren. Das bedeutet, zu verstehen, dass Ihre Gedanken und Absichten die Macht haben, Ihre Realität zu formen. Wie können Sie diese Prinzipien also praktisch in Ihrem Alltag anwenden? Beginnen Sie damit, sich Ihrer Gedanken und Überzeugungen bewusst zu werden. Erkennen Sie, dass Sie eine enorme Macht bei der Schaffung Ihrer Realität haben. Ändern Sie Ihre Denkweise von einer der Beschränkung zu einer der Fülle und Möglichkeiten. Üben Sie als nächstes Visualisierungstechniken, um das zu manifestieren, was Sie sich wünschen. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich lebhaft vor, dass Sie bereits in der Realität leben, die Sie erleben möchten. Spüren Sie die Emotionen, die mit dem Erreichen dieser Ziele verbunden sind, als ob sie bereits wahr geworden wären. Indem Sie dies regelmäßig tun, stimmen Sie sich auf die Frequenz dessen ab, was Sie anziehen möchten. Ergreifen Sie inspirierte Maßnahmen zur Erfüllung Ihrer Wünsche. Bei der Metaphysik geht es nicht darum, sich zurückzulehnen und darauf zu warten, dass Dinge auf magische Weise geschehen. Es geht darum, aktiv mit dem Universum zusammenzuarbeiten. Vertrauen Sie auf göttliches Timing, aber unternehmen Sie auch die erforderliche Anstrengung, um Veränderungen herbeizuführen. Die Einbeziehung metaphysischer Prinzipien in Ihr tägliches Leben ist eine ermächtigende Reise der Selbstfindung und Transformation. Wenn Sie sich mehr auf die subtilen Energien um Sie herum einstimmen, treten Synchronizitäten häufiger auf und führen Sie zur Übereinstimmung mit Ihrem höchsten Selbst. Denken Sie daran, lieber Zuhörer, Metaphysik ist nicht nur eine intellektuelle Beschäftigung, sie birgt ein enormes Potenzial zur Verbesserung jedes Aspekts unseres Lebens, wenn wir uns entscheiden, ihre Weisheit anzunehmen. Begeben Sie sich also furchtlos in diese Welt der ineinandergreifenden Realitäten und beobachten Sie, wie sich die Magie vor Ihren Augen entfaltet. Fazit: Abschließend lässt sich sagen, dass Sie sich auf eine Reise der Selbstfindung und Erleuchtung begeben haben, indem Sie die Metaphysik in Ihrem täglichen Leben erforscht haben. Sie sind in die Tiefen der Realität vorgedrungen und haben verstanden, dass es sich nicht einfach um das handelt, was man sieht, sondern um ein komplexes Zusammenspiel von Bewusstsein und Existenz. Durch dieses Verständnis haben Sie die Kraft der Intuition freigesetzt und sich von ihr auf Ihrem Weg leiten lassen. Darüber hinaus haben Sie erkannt, wie wichtig Energie und Schwingungen für die Gestaltung Ihrer Erfahrungen sind. Indem Sie dieses Wissen genutzt haben, konnten Sie sich selbst und andere durch Energiearbeit heilen und eine riesige Quelle transformativen Potenzials in sich erschließen. Dies hat zu persönlichem Wachstum und Transformation geführt, da sie neue Möglichkeiten angenommen und einschränkende Überzeugungen losgelassen haben. Darüber hinaus haben sie parallele Realitäten erforscht und erkannt, dass es unendlich viele Versionen ihrer selbst und mehrere Wege in diesem riesigen Universum gibt. Durch die Verkörperung der Prinzipien der Metaphysik im Alltag konnten sie diese parallelen Realitäten erschließen und ihre Wünsche mit Absicht manifestieren. Während sie diese metaphysische Reise fortsetzen, sollten sie immer daran denken, dass jeder Moment eine Gelegenheit für Wachstum und Expansion bietet. Nutzen sie die Kraft in sich selbst, um Veränderungen zu bewirken, nicht nur in ihrem eigenen Leben, sondern auch in der Welt um sie herum. Vertrauen Sie auf Ihre Intuition, nehmen Sie heilende Energie an und seien Sie offen für die Erkundung neuer Dimensionen. Leben Sie mit der Metaphysik als Leitfaden ein Leben voller zielgerichteter Absicht und endloser Möglichkeiten. Das war's fürs Erste. Wir sind am Ende dieses Videos angelangt und ich hoffe aufrichtig, dass diese Tipps für Sie von großem Nutzen sind. Vergessen Sie nicht, dass Sie ein entscheidender Teil dieses Kanals sind. Wenn Ihnen dieses Video also beim Denken oder Lernen geholfen hat, hinterlassen Sie ein Gefällt mir und einen Kommentar, damit mehr Menschen die Kräfte der Weisheit entdecken. Wenn Sie nicht wissen, was Sie kommentieren sollen, geben Sie Wissen ist Weisheit ein, um mich wissen zu lassen, dass Sie es bis zum Ende geschafft haben. Und wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, tun Sie dies bitte. Denken Sie daran, dass jeder kleine Schritt auf Ihrer persönlichen Entwicklungsreise zählt. Bewegen Sie sich weiter in Richtung Sieg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.